Was, wenn ich traurig bin? Wo soll dann mein Kummer hin? Du legst deinen Namen um mich, sagst wir beide durch dick und dünn. Ich bin down, down, down, lass mich gehen. Lass mich einfach hier stehen, wenn niemanden sehen. Ich hab Angst zu sterben und Angst zu leben. Adrenalin um mich selbst zu spüren in dem Teufelskreis aus Depression und Essen und mich dafür hassen. Bin immer noch hier, vielleicht nur wegen dir. Asche zu Asche und Staub zu Staub, ich werd hier verrotten, bis du mir glaubst. Ich liebe dich und ich weiß besser als mit dir kann ich's nicht. Es ist kompliziert, doch ich liebe dich. Ich will offen lieben, hab so viel zu geben. Mein Herz hat tausend Türen, ich will alles fühlen. Ich bin down, down, down, down and up again. Kannst du noch folgen? Hältst du aus, wenn es brennt? Asche zu Asche und Staub zu Staub. Ja, ich werd dir verrotten, bis du mir glaubst. Ich liebe dich. Doch ich liebe dich. Lass mich frei und ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, oh, ich liebe dich. Ich bin gemein, doch ich liebe dich. Es ist kompliziert, doch ich liebe dich. Du bist mir passiert. Wasser, du ein Rund.